In der TV-Erker wurden 5 neue kleine Briefmarkenbögen mit dem Naturkundemuseum herausgegeben. Darin sind die Hallen für Weltraum, Paläobiologie, Tiere und Pflanzen innerhalb und außerhalb des Naturkundemuseums dargestellt. Außerdem erschienen auch für einzelne Briefmarken mit den nationalen Symbolfiguren wie Blume, Magnolie, Vogel, Hühnerhabicht, Hund, Pungsan und Baum, Kiefer.